Ich fühle mich heut so mies. Wieso? Wieso denn dies? Der Morgen nichts Gutes verhieß. Ich fühle mich ja so mies. Ich fühle mich heut so mies. Wieso? Wieso denn dies? Einen Trottelmann mich hieß. Ich fühle mich ja so mies. Ich fühle mich heut so mies. Wieso? Wieso denn dies? Die Leute sind so fies. Ich fühle mich ja so mies. Ich fühle mich heut so mies. Wieso? Wieso denn dies? So oft man mich verstieß. Ich fühle mich ja so mies. Ich fühle mich heut so mies. Wieso? Wieso denn dies? Wie kam's, dass ich zuließ? Ich fühle mich ja so mies. Ich fühle mich heut so mies. Wieso? Wieso denn dies? So manch Träne ich vergieß. Ich fühl mich ja so mies. Ich fühl mich heut so mies. Wieso? Wieso denn dies? Heut Nacht ich mich begieß. Ich fühl mich ja so mies. Ich fühl mich heut so mies. Wieso? Wieso denn dies? Ha! Meinen Taschen fehlt der Kies. Ich fühl mich ja so mies. Copyright Andreas K. Förster. Dieses Gedicht steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 3.0 Deutschland. Diese Lizenz gilt sowohl für den Text als auch für die Audioaufnahme.